Boah, Matrix, Alter. Ich kann nicht mehr hören, was die Leute dauernd so labern. Es geht mir so auf den Sack. Ja, ihr seid total schwul. Ihr seid so voll dieser Einsteiger-Techno. Ihr seid so lächerlich. Alles nur geklaut und Kindermucke. Matrix, Dicker, deine Mucke ist für kleine Mädchen. Diese Chart-Tech-Kacke, ja, du solltest dich verschämen. Melodien geklaut, ja, und live, das spielst du Playlist. Denk ja nicht, dass du Fame bist, alle wissen, dass das Fake ist. Du bist nur ein Blender, deine Klicks sind nur gekauft. Genau wie dein Applaus von 1000 Mann Crowd. Und ehrlich, du bist fett geworden, frisst du deine Korks. Ich bin viel begabter, Dicker, schon alleine, wenn ich furz. Ich höre nur noch Mimimi, halt mal deine Fresse. Schon lang bevor der Hype da war, kam Matrix seine Beste. Und auch hier war kleine Mädchen, die das irgendwann gefeiert haben. Wenn Matrix nicht gewesen wäre, wärt ihr nicht in der Cypher, Mann. Schau mal erste Reihe, da stehen Bitches ohne Kleider an. Genau das ist der Grund dafür, dass wir heute 1000 Leider haben. 100.000 Weiber haben und das hört nicht mehr auf. Für all den Ruhm nehmen wir diese paar Hater in Kauf. Und ficken auch in Unterkur. In 700 Jahren wird es unseren Namen geben. Wir sind längst nicht mehr am Leben, doch die Leute noch am Reden, weil wir anders sind als sie und die anders sind als wir. Wird mit keinem außer uns im Kreis noch kooperiert. In 700 Jahren wird es unseren Namen geben. Wir sind längst nicht mehr am Leben, doch die Leute noch am Reden, weil wir anders sind als sie und die anders sind als wir. Wird mit keinem außer uns im Kreis noch kooperiert. Deine Mucke ist für hängengebliebene Kids. Seid doch ehrlich mit dir selbst, du bist ein lächerlicher Witz. Du bist nur auf Dröhnung, Drogen sind doch keine Lösung. Ja, und was du das so postest, ist ja absolut die Krönung. Der Schiller, du hast zu viel Drogen, einfach mal so abgehoben. Nur noch Blick nach oben, schau zu Sternen, so wie Astrologen. Ziemlich im Verdienen, du bist kein Bro in dem Game. Doch mein Name wär nicht Motherfucker ohne den Fame. Aber du bist Drag, man sagt, wie kannst du dir das leisten? Ich sag mal, so geht's um die Klicks, dann mach ich hier am meisten. Ja, du bist ne Fanbitch, das ist wesentlich. Meine Mucke kommt vom Herzen, also rede nicht. Ich mach Mucke mit meinem Herz, denn das gibt mehr als jedes Leidenschaft. Sex, Drugs und Techno, ich bin Nossi schon aus Leidenschaft. In 700 Jahren wird es unseren Namen geben. Wir sind längst nicht mehr am Leben, doch die Leute noch am Reden. Weil wir anders sind als sie und die anders sind als wir. Wird mit keinem außer uns im Kreis noch kooperiert. In 700 Jahren wird es unseren Namen geben. Wir sind längst nicht mehr am Leben, doch die Leute noch am Reden. Weil wir anders sind als sie und die anders sind als wir. Wird mit keinem außer uns im Kreis noch kooperiert. We'll be right back.